Kamera? Die Kamera läuft. Zeuge der Geschichte, die erste Kartoffel. 6-1, die erste. Meine verehrten Fernsehzuschauer, ich möchte unsere heutige Kurzvorlesung einmal mit einem etwas unorthodoxen oder, na, ich kann sagen, für einen Wissenschaftler jedenfalls recht ungewöhnlichen Geständnis einleiten. Ich habe heute zum Mittagbrot Kartoffeln gegessen. Ich meine, es gab noch etwas anderes dazu, aber das will ich gar nicht vor Ihnen hier ausbreiten, das gehört nicht hierher, obwohl es auch recht gut gemundet hat, nicht wahr? Denn meine Frau ist gerade, was die Küche anlangt, also da kann ich mir jedenfalls in der Beziehung gar nichts Besseres wünschen. Nun, aber warum lege ich auf das alles so großen Wert? Ja, werden Sie sagen, Kartoffeln, meine Zeit, die gibt es eben, das ist doch etwas ganz Selbstverständliches. Meine Lieben, so denken viele. Aber haben wir uns denn einmal Gedanken darüber gemacht, wem wir diese köstlichen Erdäpfel überhaupt verdanken? Der Geschichte. Ja, ja, ja und nochmal ja, der Geschichte. Denn sehen Sie, wenn es keine Historie gäbe, dann gäbe es auch keine Kartoffeln. Und deshalb wollen wir diesen ja manchmal sogar recht unansehnlichen Knollen heute mal ein bisschen zu Leibe rücken, bevor wir uns dann morgen natürlich wieder an ihnen laben. Ich habe Ihnen hier wieder ein kleines Bildchen mitgebracht, das uns zeigt, wie kein geringerer als der große alte Fritz, der hat da persönlich seine Kutsche verlassen und sich einigen Landleuten genähert, die hier auf dem Felde mit der Kartoffelernte befasst sind. Und nun wollen wir mal einen von diesen Herren da, den wollen wir einmal fragen, was denn da nun passiert ist und ob er denn eigentlich weiß, woher diese Kartoffeln also überhaupt hergekommen sind. Was die? Wo die hergekommen sind? Ja, von Dorfschulzer, nicht? Von Bürgermeister. Das war jetzt im Frühjahr, nicht? Da kommt der einen Tag mit so einer Kiepe voll von diesen Dinger bei unserem Hof, nicht? Und ich sag doch so, na Jakob, sag ich, was hast du denn da wieder für Mist? Nicht, aber er auf der Bank gesetzt, nicht so Amtsmiene auf und sagt, da ist scheißegal, aber im Namen des Königs, ihr müsst die Dinger einbuddeln, nicht so pflanzen. Nicht, und die Kartoffel wäre der Rettungsanker des deutschen Volkes und sollten wir da die Schrecken des Krieges vielleicht wieder so mit ausbügeln. Ne? Und sagt er, das hätte er sich auch nicht aus den Finger gesaugt, sondern käme ihm alles von oben. Ich sag ja, Moment mal, auf mein Acker? Ja, das ist so eine Ungerechtigkeit. Ich sag, wenn ich die Dinger jetzt in der Erde hab, ist doch klar, dass da kein Korn mehr drauf wächst, nicht? Und ist doch der ganze Verdienst in der Wicken. Ich sag, bitte, wenn der König Kartoffeln haben will, nicht? Aber da muss mal erst ein grüner Plan gemacht werden, muss er hier Ausgleichszahlungen am Tisch blättern, nicht Subventionen, so Sachen. Ist mir egal, was, aber jedenfalls kann doch die Kartoffel nicht auf den Rücken des deutschen Bauern da so durchgeboxt werden, ne? Junge, Junge, und überhaupt, ich sag, wer frisst denn das Zeug hinterher? Ich hab meine Schweine im Tuch füttern, ich krieg doch Magengeschwüre von. Ja, und oder hieß es, also, das wäre vor 100 Jahren an französischem Hof noch eine Delikatesse gewesen. Ich sag, ja und, heute sind wir 100 Jahre weiter. Ich sag, und die Franzosen, das weiß man ja wohl nicht, was das für welche sind. Ich, die fressen doch sogar der Frösche die Beine ab. Naja, aber da war nichts zu machen. Ich habe dann pflanzen müssen, nicht? Und kam so ein Kraut, das fing am Blühen. Nicht? Und nach einer Zeit kamen dann so Früchte, so kleine grüne Knöpfkes, nicht kirschengroß. Und da hieß es, die müsste man dann kochen. Hat unsere Mama auch gemacht, aber sie, wie das am Tisch stand, da war das so komisch in Geruch, nicht? Also Gestank beinahe, kann man sagen. Und denke ich, besser ist besser, nicht? Haben wir erstmal unsere Oma probieren lassen. Nee, die war schon über 70, hat sowieso nicht mehr so viel Chancen im Leben. Ja, bitte. Dann kam es auch, wie es kommen musste, nicht? Also die arme Frau, ich darf gar nicht mehr daran denken. Nicht? Aber ich hin zu Schulzen an einem Tag, ich sag, hier, jetzt haben wir den Salat. Nicht sicher, die Oma hatte schon Last mit den Füßen, nicht? Aber was hat die Frau noch da gesponnen? Nicht, war sie doch ein Ast drin, nicht? Und wer ersetzt mir die Dame jetzt im Namen des Königs? Na, ich sag, hätten wir alle von gegessen, könnte ich jetzt mein bäuerlicher Betrieb zumachen, nicht? Da läge ich die ganze Familie am Friedhof. Ich selber vielleicht auch. Jo, meinte er. Ich wäre nicht der Einzige am Jammern, nicht? Und das wäre eben der Witz bei den Kartoffeln, dass die Früchte Käse wären, nicht? Also, Gift richtig, ne? Und die richtigen Früchte, die wären gar keine, sondern die Wurzel, nicht? Oder Knollen, nicht? Und die müsste man, wenn das Kraut so am Braunwerden fängt, nicht? Müsste man die ausgraben, naja. Jedenfalls hat die Oma, nicht? Da durch ihren Heldenmut, kann man sagen, uns aber da schön das Leben gerettet, sind wir heute schwer dankbar für. Ja, jetzt den einen Tag, nicht, wie wir mit der Ernte anfingen, ich hatte Mama und unser Hedwig zum Buddeln eingeteilt. Ich hatte persönlich die Oberaufsicht übernommen. Wie kommt auf einmal der König an? Ich wollte doch gucken, ob sich seine Knollen auch in der Erde da anständig vermehrt hätten. Nicht? Aber da hab ich den mal erst unser Oma nicht unter der Nase gerieben. Oh, Junge, da merkte man, da tat mir auch richtig leid. Nicht? Und hat er wieder ein Goldstück, nicht, als Schmerzensgeld. Nicht so, dass ich sagen kann, dass sich die Einführung der Kartoffel in Deutschland für meinen Betrieb doch na, zum Schluss eigentlich wunderbar ausgezahlt hat. Na, Ende gut, alles gut. Deshalb, meine verehrten Zuschauer, wenn Sie morgen Mittag wieder gedankenlos Ihren Salzkartoffeln zusprechen. Es gibt ja heute schon diese halbfertig vorbereiteten Kartoffelklöße, die man auch nur noch so eben aufzukochen braucht. Oder wenn Sie meinetwegen Ihren Weinbrandverschnitt trinken, dann denken Sie doch immer einmal darüber nach, dass an jeder Kartoffel, die wir so in mannigfaltiger Form jetzt konsumieren, dass da immer auch ein Stückchen Mühe und Schweiß unserer Vorfahren klebt oder haftet, nicht wahr? Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke, Licht aus. So. Naja, essen und trinken muss ja auch sein. Mit Leib und Seele zusammen. Sehr schön.